Erster Gott sprach zu Mose. Zweiter sagt den Israeliten, sie sollen umkehren. Sie sollen am Meer lagern. Der Ort ist Pi-Hahiroth. Dritter, der Pharao wird denken, Israel hat sich verirrt. Sie sind in der Wüste gefangen. Vierter, ich mache den Pharao hart. Er wird Israel verfolgen. Ich zeige meine Macht am Pharao. Die Ägypter sollen wissen, ich bin Gott. Sie taten, was Gott sagte. Fünfter Mann sagte dem Pharao, das Volk ist geflohen. Der Pharao und seine Leute änderten ihre Meinung. Sie sagten, warum ließen wir Israel gehen? Sie arbeiten nicht mehr für uns. Sechster, der Pharao machte seine Wagen bereit. Er nahm seine Soldaten mit. Siebter, er nahm 600 gute Streitwagen. Er nahm alle Streitwagen der Ägypter mit. Achter, Gott machte den Pharao hart. Der Pharao verfolgte Israel. Israel zog mutig weiter. Neunter, die Ägypter verfolgten Israel. Sie erreichten Israel am Meer. Pharaos Pferde, Wagen und Reiter waren da. Es war bei Pi-Hahiroth. Zehnter, der Pharao kam näher. Israel sah die Ägypter hinter sich. Sie bekamen große Angst. Israel rief Gott um Hilfe an. Elfter, sie sagten zu Mose, gab es keine Gräber in Ägypten? Warum hast du uns hierher gebracht? Wir sollen in der Wüste sterben. Warum führtest du uns aus Ägypten? Zwölfter, wir sagten dir schon in Ägypten, lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Es ist besser, ihnen zu dienen. Es ist besser, als in der Wüste zu sterben. 13. Mose sagte zum Volk, habt keine Angst. Bleibt stehen und seht. Gott wird euch heute helfen. Ihr werdet die Ägypter nie wieder sehen. 14. Gott wird für euch kämpfen. Ihr sollt ruhig sein. 15. Gott sprach zu Mose, warum rufst du mich? Sag den Israeliten, geht weiter. 16. Hebe deinen Stab und deine Hand über das Meer. Das Meer wird sich teilen. Israel soll durch das Meer gehen. Sie gehen auf trockenem Land. 17. Ich mache die Ägypter blind. Sie werden Israel folgen. Ich zeige meine Macht am Pharao. Ich zeige sie an seiner Armee und seinen Wagen. 18. Die Ägypter sollen wissen, ich bin Gott. Ich zeige meine Macht am Pharao. Ich zeige sie an seiner Armee und seinen Wagen. 19. Der Engel Gottes ging vor Israel her. Er ging nun hinter sie. Die Wolkensäule ging auch hinter sie. 20. Er kam zwischen die Ägypter und Israel. Die Wolke machte die Nacht hell. Sie konnten sich nicht nähern. 21. Mose streckte seine Hand über das Meer. Gott schickte einen starken Ostwind. Der Wind machte das Meer trocken. Das Wasser teilte sich. 22. Israel ging durch das Meer. Sie gingen auf trockenem Land. Das Wasser stand wie eine Mauer. Es war rechts und links von ihnen. 23. Die Ägypter verfolgten Israel. Pharaos Pferde, Wagen und Reiter folgten. Sie gingen auch ins Meer. 24. In der letzten Nachtwache schaute Gott herab. Er war in der Feuer- und Wolkensäule. Er brachte Verwirrung in die ägyptische Armee. 25. Die Räder der Wagen fielen ab. Die Ägypter kamen nur schwer voran. Sie sagten, lasst uns fliehen. Gott kämpft für Israel gegen uns. 26. Gott sprach zu Mose, strecke deine Hand über das Meer. Das Wasser soll zurückfließen. Es soll über die Ägypter kommen. Es soll über ihre Wagen und Reiter kommen. 27. Mose streckte seine Hand über das Meer. Das Meer kam am Morgen zurück. Die Ägypter flohen davor. Gott trieb sie ins Meer. 28. Das Wasser floss zusammen. Es bedeckte die Wagen und Reiter. Die ganze Armee des Pharao war im Meer. Niemand blieb am Leben. 29. Israel ging durch das Meer. Sie gingen auf trockenem Land. Das Wasser stand wie eine Mauer. Es war rechts und links von ihnen. 30. An diesem Tag rettete Gott Israel. Er rettete sie vor den Ägyptern. Israel sah die toten Ägypter am Meer. 31. Israel sah Gottes große Tat. Sie sahen, was Gott den Ägyptern angetan hatte. Das Volk hatte Ehrfurcht vor Gott. Sie glaubten an Gott und Mose.